NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Helmut Kraus liest nun wieder aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais, heute den 6. von 18 Abschnitten. Über Rabelais' Roman hat Hermann Kesten gesagt, er sei eines der großartigen Bücher, die den Autor ganz und eine ganze Welt enthalten und Zeugnis für den Charakter eines Volkes ablegen. Wir dürfen darin mithin ein Zeugnis gallischen Humors sehen, wie er im 16. Jahrhundert, dem Jahrhundert Rabelais, blühte, sowie später noch einmal bei Balzac in der Epoche der Romantik. Balzac war ein Sohn der Touraine, der Landschaft an der Loire, wo auch 300 Jahre zuvor, am Ende des 15. Jahrhunderts, Rabelais zur Welt kam, in dem kleinen Marktflecken La Devinière bei Chinon. Das Geburtshaus lässt sich dort noch heute besichtigen und ist als Museum mit Erinnerungsstücken aus dem Leben des großen Humanisten und Schriftstellers eingerichtet. Die liebliche Landschaft zwischen der Loire und ihren Nebenflüssen Vienne, Indre und Cher hat das Werk Rabelais bestimmt. Sie bildet ganz unmittelbar die Topographie seines Riesenromans, ungeachtet des Umstands, dass sie von den beiden Riesen, Vater und Sohn, in wenig Schritten ausgemessen werden könnte. Balzac hat Rabelais und dem gemeinsamen Land ihrer Herkunft in seinen toll drastischen Geschichten gehuldigt, wie diese Sammlung derbkomischer Geschichten mit dem schwer übersetzbaren Titel Conte drôlatique, eine rabelaische Wortprägung, überhaupt aus dem Geist des großen Vorgängers kommt, ohne dessen Wortwitz und Sprachgewalt, vor allem seine unflätige Sexualkomik und Fantasie, ganz zu erreichen. »Du edler Trunkenbold klarsten Wassers«, heißt es in Balzacs Huldigungsadresse, »du Inbegriff jedweder Gelehrsamkeit, wie müsste dich ewiges Gelächter und unstillbares Niesen überfallen, könntest du nur für kurze Weile im Lande Chinon wieder zum Leben erstehen und hörtest all das wunderfitzige und unzusammenhängende Gebräle, Getüftel und Gefasel, das die Tröpfe in Dur und Moll zusammenschreiben, um dein unvergleichlich herrliches Werk zu kommentieren, zu beschnüffeln und zu schänden.« Balzac nennt Rabelais den mutigen Spötter, auf dessen Antlitz Sokrates und Aristophanes miteinander zu wohnen schienen. Balzac gibt uns hier einen entscheidenden Hinweis. Rabelais war eben nicht nur ein grandioser Spaßmacher und fantasieberauschter Fratzenschneider, er war auch ein großer Gelehrter und Humanist, ein freier Geist, ja, ein Aufklärer. Aber anders als die Klassizisten und Aufklärer des 18. Jahrhunderts, die das literarische Bild Frankreichs so lange bestimmten, verkörpert er beide Seiten des Esprit Gallois, die Vernunfttradition und das große Gelächter, die Toleranz und den kolossalen Humor. Beides kommt bei ihm aus einer Wurzel. Zurück zum Roman, zu den Abenteuern des jungen Gargantua, der seine Muskeln und seinen Geist unter Anleitung des Ponokrates trainiert und daneben seine wüsten Scherze treibt. Sie hören wieder Helmut Kraus. Kaput 24. Was Gargantua bei Regenwetter trieb. Wenn der Tag sich regnerisch und trüb anließ, verbrachte er den Morgen wie gewöhnlich, nur dass er ein lustiges und gemütliches Feuer anstecken ließ, um der Luft ihre Schädlichkeit zu nehmen. Aber nach dem Essen blieben sie zu Hause, statt ihren Leibesübungen nachzugehen, und von wegen der Apotherapia sägten und spalteten sie Holz, bündelten Heu und droschen die Garben in der Scheuer. Dann widmeten sie sich der Maler- und Bildhauerkunst oder riefen die alten Knöchelspiele zum Leben, von denen Leonicus geschrieben hat. Bei solchem Spiel überlasen sie die Stellen in den alten Autoren, die Bezug darauf nehmen oder eine Nutzanwendung daraus gezogen haben. Gleicherweise gingen sie hin und schauten zu, wie man Metall schmolz und Geschütze goss, oder besuchten die Steinschneider, Goldschmiede und Juweliere, oder die Alchemisten und Geldpräger, die Tuchweber, Seidenstricker, Uhrmacher, Spiegelpolierer, Drucker, Orgelbauer, Färber und sonstigen Handwerker, schenkten überall ein paar Maß Wein und betrachteten und erlernten dafür die Hantierungen und Kunstfertigkeiten der einzelnen Gewerbsleute, nahmen insgleichen Teil an öffentlichen Vorlesungen, feierlichen Handlungen, Proben, Deklamationen, den Verteidigungsreden tüchtiger Advokaten und Ansprachen der Evangelienprediger. Gargantua ging auch wohl auf die Fechtböden, erprobte sich gegen die Meister in allen Wehren und zeigte, dass er so viel, ja noch mehr davon verstehe als sie. Und weil sie nicht herbarisieren konnten, stellten sie sich in den Spezereigeschäften und Kaufgewölben der Apotheker und Wurzkrämer ein und betrachteten sorgsam die Früchte, Knollen, Blätter, Extrakte, Samen, Säfte und fremden Salben und auch, wie man sie verfälschte. Gingen zu den Gauklern, Taschenspielern und Theriak-Doktoren und ließen sich keine ihrer Gesten, Kniffe, Anpreisungen und schönen Redensarten entgehen. Besonders gab unser Prinz Acht bei denen aus der Picardie, denn das sind die geborenen Wortdrescher und Flausenschmiede für alle grünen Affenstücke. Kehrten dann heim zum Abendtisch, aßen aber mäßiger als sonst und hielten sich fürnehmlich an trockene und feuchtigkeitsaufsaugende Kost, damit die Nässe der trüben Luft, die sich dem Körper aus natürlicher Verwandtschaft mitteilt, durch dies Mittel ausgeglichen und ihnen das Fortfallen der gewohnten Leibesübungen nicht beschwerlich werde. In täglicher Befolgung dieser Methode ward Gargantua erzogen. Ihr dürft mir glauben, dass er so großen Nutzen daraus zog, als einem jungen Mann von seinem Alter und Verstand irgend möglich ist. Der Unterricht schien anfangs wohl schwierig, wurde aber bei fortgesetzter Durchführung leicht und ergötzlich, so dass er eher einem Spiel für Könige als der Lernarbeit eines Schülers glich. Immerhin dachte Ponokrates auch darauf, die ständige Geistesanspannung von Zeit zu mildern und benutzte jeden Monat einen schönen und heitern Tag zu einem Ausflug nach Gentilly. Dort verbrachten sie die Stunden, so lustig und vergnügt sie nur konnten. Sie scherzten, trieben Schabernack und tranken, spielten, sangen, tanzten, schlugen Purzelbäume im grünen Gras, nahmen Spatzennester aus, fingen Wachteln und fischten Frösche und Krebse. So verging der Tag zwar ohne Bücher, aber nicht ohne Früchte. Denn auf der Wiese liegend sagten sie auswendig etliche schöne Verse aus Virgil, Hesiod und Polizian über das Landleben her, schrieben auch einige hübsche lateinische Epigramme nieder und verarbeiteten sie auf Französisch zu Rundreimen und Balladen. Beim Bankettieren schieden sie nach des Cato Anweisung De Re Rustica mittels eines Efeubechers den Zusatz vom gepanschten Wein, wuschen ihn im vollen Wasserbecken und zogen ihn durch einen Heber heraus, ließen das Wasser von einem Glas ins andere laufen und bauten allerhand kleine Automaten, das ist Maschinen, die sich von selber bewegen. Kaput 25. Wie sich zwischen den Bäckern von Lernay und den Landsässigen des Grand Gosier ein Streit erhob, daraus ein großer Krieg entstand. Um diese Zeit, da der Herbst herankam, hüteten die Hirten im Lande die Weinberge, damit die Stare nicht die Trauben abfräßen. Da traf es sich, dass die Weckenbäcker von Lernay auf der großen Landstraße dahinzogen, um 10 oder 12 Wagen mit Weißbroten in die Stadt zu bringen. Besagte Hirten baten sie höflich, ihnen um den Marktpreis einige Leiblein abzulassen. Denn, wie man weiß, munden Trauben und Weißbrot köstlich zum Frühstück, fürnehmlich Muscatella, Montagna, Malvasia, Burgunder und solch ähnliche, besonders wenn die Verdauung gestört ist. Das bringt wieder Fluss in die Därme und oft, wenn man meint, nur ein Windlein fahren zu lassen, bescheißt man sich das ganze Hemd, daher der Name Traubenschisser kommt. Ihrem Verlangen aber wollten die Weckenbäcker nicht entsprechen. Ja, sie beschimpften sie noch obendrein und nannten sie Maulhelden, Zahnstorzler, rote Atzeln, Hanswürste, Bettbrunzer, Schweinsknochen, Dreckfinken, Faulenzer, Schleckmäuler, Saufkerle, Prahlhänse, Taugenichtse, Bauernrammel, Spitzbuben, Vielfraße, Galgenvögel, Hollebollen, Affen, Tölpel, Trampel, Schmutzwergler, Kloben, Laffen, Pfannenschlecker, Dummköpfe, Hungerleider, Arschkratzer, Stinkhirten, gaben ihnen wohl auch noch andere ehrenrührige Beinamen und schrien, sie seien viel zu hanebüchen, um so gute Wecken zu essen. Sie sollten mit ihren groben Kleien und Tresterleiben für lieb nehmen. Auf dies ungehörige und gemeine Gebaren hin trat ein wohlanständiger Mann, Schmidtlin mit Namen, vor und antwortete gütlich. »Seit wann sind denn euch die Hörner geschossen, dass ihr so bullenwütig seid? Habt uns doch sonst gerne Brot verkauft. Warum tut ihr jetzt so bockbeinig? Das ist nicht nachbarlich gehandelt. Und wenn ihr unseren Weizen haben wollt, machen wir es euch gerade so. Dann mögt ihr eure Kuchen und Semmeln backen, mit was ihr wollt. Zudem hätten wir euch noch Trauben dreingegeben. Aber Sapperlott, es wird euch gereuen, wenn wir erst andere Seiten aufziehen. Wir lassen euch bei nächster Gelegenheit einfach in der Brühe sitzen, dann wird's euch schon gedenken.« Darauf höhnte Scheckblätz, ein Altbürger und Stabträger in der Bäckerzunft. »Dir ist gar der Kamm geschwollen. Hast wohl gestern Abend zu viel Hirse gefressen. Komm du nur her, komm nur. Ich will dir schon von meinen Wecken geben.« Da ging Schmidtlin, nichts Übles denkend, hin und zog einen Groschen aus dem Gürtel, vermeinend, Scheckblätz wolle ihm Semmeln dafür überlassen. Aber der hieb ihm eins mit der Peitsche über die Waden, dass man alsbald die Striemen sah. Dann wollte er sich aus dem Staube machen, doch Schmidtlin schrie aus vollem Halse Mord und Totschlag und warf ihm einen dicken Knüppel, den er unterm Arm trug, gerade an die Schädelstirnnaht über der Schläfenarterie auf der rechten Seite, so dass Scheckblätz mehr tot als lebendig von seinem Karrengaul purzelte. Unterdes liefen die Tagelöhner, die da herum Nüsse brachen, mit ihren langen Stangen herbei und droschen die Fladenbäcker windelweich. Auch die Hirten und Hirtinnen stürzten auf des Schmidtlin Geschrei mit ihren Schleudern und Schlingen herzu und sandten ihnen einen hageldichten Steinregen auf den Buckel. Sie holten sie ein und nahmen von ihren Wecken an die 4 oder 5 Dutzend, aber wohlgemerkt, sie legten den üblichen Preis in die Körbe und schenkten 100 Rebstecken und 3 Körbe voll Bast dazu. Dann halfen die Teigkneter dem übel zugerichteten Scheckblätz auf seine Stute und kehrten nach Lernay heim, ohne ihr Ziel erreicht zu haben, schwuren aber steif und fest, an den Hirten, Ochsentreibern und Bauersleuten von Seuilly und Sinet heiße Rache zu nehmen. Währenddessen ließen die Hirten und Hirtinnen sich's bei den Trauben und Weißwecken wohl sein. Sie waren lustig beim Klang der lieblichen Schalmeien und sangen Spottverse auf die Helden von Mehlknutschern, denen es übel aufgestoßen war, dass sie des Morgens den linken Fuß zuerst aus dem Bett gesetzt hatten. Auch rieben sie Schmidtlins Waden sänftiglich mit saftigen Trauben, so dass er bald geheilt war. Kaput 26. Wie die Leute von Lernay auf Geheiß ihres Königs Picrocolla die Hirten Grand Grosiers unversehens überfielen. Die Semmelbecken gingen, kaum dass sie nach Lernay heimgekehrt waren, unverweilt und ohne gegessen und getrunken zu haben, aufs Kapitol. Und dort, vor ihrem König Picrocolla, dem Dritten seines Namens, erhuben sie Klage, zeigten ihre zerbrochenen Körbe, zerschlänzten Mützen, zerrissenen Kleider, geplünderten Wecken und besonders den schwer verwundeten Scheckblätz und sagten, dies alles sei ihnen von Seiten der Hirten und Bauern des Grand Gosier auf der großen Landstraße oberhalb Seuilly widerfahren. Darüber geriet Picrocolla in eine zornige Raserei, und ohne weiter nach dem Drum und Dran zu forschen, ließ er im ganzen Lande den Bann und Aberbann aufbieten. Jeder musste bei Gefahr seines Halses um die Mittagsstunde auf dem weiten Platz vor dem Schlosse in Waffen antreten. Zur weiteren Stärkung seines Vorhabens ließ er den Trommler auch in der Umgegend Lärm schlagen. Während man das Essen bereitete, ging er selbst seine Artillerie richten zu sehen und ließ seine Fahne und Uri-Flamme entfalten, sowie tüchtig Munition an Rüstungen und Geschoss aufladen. Bei der Mahlzeit verteilte er den Heerbann. Die Vorhut mit 16.014 Harkebusierern und 30.011 Mann Fußvolk ward nach seiner Weisung unter den Herrn von Schnauzbart gestellt. Die Artillerie kam unter den Befehl des Oberstallmeisters Hahnenzupf. Sie zählte 914 große Erzgeschütze, Kanonen, Doppelkanonen, Basilisken, Serpentinen, Feldschlangen, Kartaunen, Falken, Passevolanten, Mörser und andere Stücke. Über die Nachhut ward der Herzog von Batzenklimp gesetzt. Inmitten der Feldordnung hielt sich der König mit den Prinzen seines Hauses. Nach vollendeter Zurüstung schickten sie vor dem Ausmarsch 300 leichte Reiter unter dem Hauptmann Angelwind auf Kundschaft, ob nirgendwo ein Hinterhalt gelegt sei. Aber sie fanden das ganze Land in friedlicher Stille und ohne jede Menschenzusammenrottung. Jetzt befahl Picrocoller, den einzelnen Fähnlein auszurücken. Also fielen sie ohne Ordnung und Zusammenhang wirr durcheinander über die Felder her, verwüsteten und vernichteten, was ihnen unter die Finger kam, schonten nicht Arm noch Reich, nicht Hütte noch Heiligtum, schleppten alles fort, Ochsen, Kühe, Stiere, Kälber, Kalbinnen, Schafe, Hammel, Geißen, Böcke, Hühner, Kapaunen, Hähne, Vögel, Gänseriche, Gänse, Eber, Ferkel und Säue, zertrampelten die Weinberge, rissen Zäune ein, bengelten Nüsse und schlugen alles Obst von den Ästen. Es entstand eine unsagbare Verwirrung. Niemand setzte sich gegen sie zur Wehr. Jeder flehte um Gnade und Barmherzigkeit, da sie ja so lange Jahre gute Freunde und getreue Nachbarn gewesen seien. Sie hätten sich doch nie einen Übergriff oder Frevel zu Schulden kommen lassen, um ein solch gottsträfliches Traktament zu verdienen. Die Einbrecher aber höhnten bloß, sie wollten ihnen das Weckenessen schon beibringen. Kaput 27. Wie ein Mönch von Sully das Gebiet der Abtei gegen die Horde verteidigte. Unter Sengen und Brennen rückten sie gen Sully, plünderten, raubten und spitzbübelten allenthalben, erleichterten Männlein und Weiblein und sackten ein, was nicht nied- und nagelfest war. Nichts war ihnen zu schwer noch zu heiß. Ob auch die Pest in den Häusern wütete, sie drangen ein, schlugen alles kurz und krumm und blieben von jeder Ansteckung frei, was sozusagen höchst sonderbar ist, denn die Pfarrer, Prediger, Kapläne, Ärzte, Chirurgen, Bader und Apotheker, so die Kranken besuchten, verbanden, behandelten, trösteten und ermahnten, wurden sämtlich verseucht und starben ohne Rettung. Aber diese verteufelte Totschlägerbrut blieb aller Krankheit ledig. Woher kommt das, meine Herrschaften? Überlegt's euch bitte. In der Stadt war nichts mehr zu finden, drum schob sich der Haufe mit Gebrüll und Getös zum Kloster, fand es aber verrammelt und verriegelt. Zog also der Rottführer weiter zur Furt von Wäd, doch 7 Fähnlein zu Fuß und 200 Lanzen blieben zurück, zertrümmerten ein Stück der Mauer und fielen in den Traubengarten ein. Die armen Schlucker von Mönchen waren ratlos, welchem lieben Heiligen sie sich zuvörderst anempfehlen sollten. Auf alle Fälle ließen sie ad capitulum läuten. Dann beschloss man, eine feierliche Prozession zu halten und liebliche Hymnen contra insidias gegen des Feindes Tücken und wohlgesetzte Responsorien pro pace zu singen. Im Kloster lebte dazumalen ein Mönch, der Bruder Hannes von Hackfell. Jung, tapfer, wagherzig, lustig, anstellig, lebhaft, abenteuerlich, kaltblütig, groß, hager, nicht maulfaul, kühnnasig, ein flotter Hurenfertiger, trefflicher Messabsattler und feiner Vigilienputzer, um's kurz zu sagen, ein so vollkommener Mönch, als je einer gelebt hat, seit die mönchelnde Welt die Möncherei mönchelte, obendrein wohlgelehrt und bis zu den Zähnen scharf im Brevier. Als der das feindliche Lärmen im Weingartengebiet vernahm, trat er heraus, um zu sehen, was los sei. Und wie er bemerkte, dass die Schnauzbärte die schöne Traubenpflanzung zertrampelten, die des Klosters Labtrunk fürs ganze Jahr vorstellte, rannte er in den Kirchenchor, wo die anderen Fratres sich wie verdutzte Glockengießer zusammendrängten und sangen im, im, pe, pe, etum, um, in, i, inimi, kokokorum, rum. Da rief er, das ist geschissen wie gesungen. Beim Herrgott, warum plärrt ihr nicht? Lebt wohl, ihr Butten, der Herbst ist hin. Dem Teufel meine Seel, wenn sie nicht über unseren Trauben her sind und die Stecken samt den Stöcken so jämmerlich zurichten, dass wir, Potzapperment, für die nächsten 4 Jahre bloß eine blinde Nachlese haben. Das der Donnerstag. Was sollen wir dann trinken, wir armen Teufel? Herrgott, da mihi potum! Da zürnte der Prior. Was will uns dieser Weinhold hier? Marsch in den Karzer mit ihm, so den Gottesdienst zu stören. Jawohl, rief der Mönch. Aber sorgt erst, dass uns der Gottesdienst nicht gestört werde. Denn ihr, Herr Abt, trinkt selber gern ein gutes Tröpflein, wie denn freilich jeder rechtschaffene Mensch. Ein wackerer Mann liebt stets die Kann. Das ist des Mönches Kernspruch. Aber eure Responsorien, die ihr da singt, sind jetzt nicht am Platz. Warum sind die Horen zur Herbst- und Erntezeit fingerkurz und im Advent und ganzen Winter ellenlang? Potz, ich weiß noch wohl, Bruder Matz Grasgrün, einer der eifrigsten unter uns, zum Teufel, sagte mir, der Grund sei, weil wir im Herbst den Wein winzern und keltern, im Winter aber trinken müssten. Hört, meine Brüder, die ihr den Wein liebt, beim Kreuz Gottes, folgt mir, denn eher will ich die heiße Scheiß kriegen, als dass der einen Tropfen schlürft, der mir im Weinberg nicht geholfen hat. Sackerlott, es ist Kirchengut. Nein und dreimal nein, Tod und Teufel. Der englische St. Thomas wollte dafür gerne sterben, und wenn ich heute mein Leben lass, werde ich auch heilig, oder nicht? Aber ich werde es nicht lassen, eher zapf ich's den anderen ab. Mit den Worten warf er seine Kutte weg und ergriff die Kreuzstange aus zähem Sperberholz. Die war lang wie eine Lanze, rund in der Faust und mit halb verwischten Lilien bemalt. Also im Wams, die Kutte band er als Schärpe um, fuhr er mit seiner Stange hinaus und Hals über Kopf auf die Schnapphähne los, die ohne Ordnung und Fahne, ohne Trommel und Trompete innerhalb der Einfriedigung Weinlese hielten. Die Fähndriche hatten die Standarten und Wimpel an die Mauer gelehnt, die Trommler ihren Lärmkacheln auf der einen Seite das Kalbsfell eingestoßen und Trauben hineingestopft, die Trompeten waren gleichermaßen mit Muskatellern gefüllt und alles war außer Rand und Band. Da schoss der Mönch also stößig unter sie, ohne Achtung zu rufen, dass er sie wie Spanferkel überrannte, indes er rechts und links nach alter Fechtermanier ausholte. Den einen legte er das Gehirn bloß, den anderen brach er Arm und Bein, dem renkte er den Halswirbel aus, jenem schlug er die Rippen entzwei, hier hieb er eine Nase platt, dort trieb er ein Auge ein, einem anderen spaltete er den Kinnbacken, dem nächsten jagte er das Gebiss in den Schlund, weiterhin amputierte er ein Schulterblatt, zerbröselte das Schienbein, verquetschte den Steißknochen und sprengte den Unterarm ab. Wenn einer sich hinter die Rebstecken duckte, dem zerknackte er den Rücken und brach ihm das Genick wie einem jungen Hund. Rannte einer davon, so zerplätzte er ihm den Schädel an der Lambdoidalnaht. Kletterte einer zu größerer Sicherheit auf einen Baum, dem pfählte er mit seiner Kreuzstange das Fundament ein. Rief ihm ein alter Bekannter zu, »Ach, Bruder Hannes, guter Freund, ich übergeb mich«, antwortet er, »es bleibt dir auch sonst nichts übrig, aber gleicherzeit übergibst du deine Seel allen Teufeln«, und zahlte ihm einen Stüber, der ihn von Weiterem quittierte. Hatte aber gar einer Courage, ihm Mann gegen Mann Widerstand zu leisten, da ließ er seine Muskeln spielen und rannte ihm die Stange durch die Brust, grad ans Zwerchfell bis aufs Herz. Andern gab er's zwischen die Rippen, stülpte ihnen den Magen um und ließ sie tot hinfallen. Etwelche operierte er dergestalt am Nabel, dass ihnen die Därme herausplatzten. Jenen wieder stocherte er durch die Hoden in den Mastdarm. Glaubt mir, ringsum war der entsetzlichste Anblick, der sich je einem Auge bot. Etliche riefen Sankta Barbara, einige Sankt Georg, diese dem heiligen Rührnian, andere der heiligen Maria von Loreto, von Einsiedeln, von der Mauer, vom Meere. Hier empfahlen sie sich dem heiligen Jakob, dort dem gebenedeiten Schweißtuch von Chambéry, das aber ein Vierteljahr darauf verbrannte, so dass kein Fädlein gerettet werden konnte, in einem anderen Winkel dem Sankt Kaduin, dem heiligen Johannes Angelus, dem seligsten Eutropius von Xanten, dem Rock von Trier, dem heiligen Martin, den sieben Nothelfern, den Reliquien von Jauvresais und tausend andern braven kleinen Heiligen. Viele starben, ohne das Maul aufzutun, mehrere taten's auf, ohne zu sterben, etliche starben und taten's Maul auf, andere taten's Maul auf und starben. Ein Häuflein schrie aus Leibeskräften, »Beichten, beichten, confiteor, miserere, in manus!« So kläglich jammerten sie, dass der Prior und alle Mönche aus den Kreuzgängen kamen. Als sie die armen Teufel im ganzen Weinberg blutüberlaufen umherkugeln sahen, nahmen sie ihnen die Beichte ab. Mehreren Fratribus gefiel aber dieser Kurzweil nicht, die rannten zu Bruder Hannes und fragten, ob sie ihm helfen durften. Da gab er ihnen auf, alle, die am Boden lagen, vollends abzumurksen. Flugs warfen sie ihre Kutten auf die nächsten Rebstecken und machten den Blessierten den Gar aus. Und wollt ihr wissen, womit? Ei, mit schönen Krümmlingen, das sind kleine Halbmesser, so hierzulands den Kindern zum Nüssaufknacken dienen. So fegte sich Bruder Hannes mit seiner Kreuzstange bis zur Bresche durch, welche die Feinde gebrochen hatten. Etliche Mönchlein schleiften die Rottfähnlein und Wimpel in ihre Zellen und schnitten sich Strumpfbändel draus. Wie nun die, so gebeichtet hatten, durch das Mauerloch wischen wollten, gab ihnen Bruder Hannes mit seiner Stange den Segen auf den Schädel und sprach, »Absolviert seid ihr und von Sünden gereinigt, also geht ihr ins Himmelreich ein, so gerade wie eine Sichel oder die Landstraße von Fay.« Einzig durch seine Tapferkeit also erlitt die ganze Horde, die in das Gehege eingebrochen war, eine Niederlage, von der sich 13.622 nicht mehr erhoben, Weiber und Kinder nicht eingerechnet, was sich von selbst versteht. Der Einsiedler Maugis, von dem die Geschichte der vier Haimons-Kinder Kunde gibt, hat sich nie mannlicher mit seinem Pilgerstab gegen die Sarazenen gehalten, als unser Mönch gegen die Einbrecher mit seiner Kreuzstange. Kaput 28. Wie Picrocolla die Clermont der Burg nahm und Grand Gosier sich widerwillens rüstete. Indes der Mönch so heldisch um sich fuchtelte, rückte Picrocolla mit seinem Haufen über die Furt von Wäde und stürmte gegen die Burg von Clermont, ohne Widerstand zu finden. Da es zu Nächten anhub, ward er schlüssig, mit seinen Leuten dort zu rasten und die Wut, so ihn stach, zu verkühlen. Am Morgen rückte er auf die Wälle und das Schloss, befestigte sie trefflich und legte Munition hinein, um sich dort zu verschanzen, wenn er angefallen würde. Der Platz war stark und infolge seiner natürlichen wie künstlichen Anlage sehr wehrhaft. Lassen wir die Feinde dort und kehren zu unserem guten Gargantua zurück, der zu Paris den schönen Wissenschaften und körperlichen Übungen huldigt, und zu seinem braven alten Vater Grand Gosier, der jetzt alle Tage nach dem Essen sich den Leib an einem behaglichen Kaminfeuer warm hält. Da sitzt er und wartet, bis die Kastanien geröstet sind, kritzelt auch wohl dazwischen mit einem angekohlten Stecken, der zum Feuerschüren daliegt, in die Asche, und erzählt seiner Frau und dem Gesinde allerlei lustige Streiche aus seiner Jugendzeit. Dorthin rennt jetzt gerade einer der Hirten, die im Weinberg Wache gehalten haben, und meldet lang und breit den Überfall und Einbruch des Picrocolla, Königs von Lernay, und wie selbiger alles vernichtet, zerstört und kurz und klein geschlagen habe, bis auf das Gebiet von Seuilly, dem der Frater Hannes zum Retter geworden sei und dass besagter König sich auf der Clermont der Burg in aller Hast verschanze. NDR Kultur